Ja, vielen Dank. Ihr müsst mir so ein bisschen Feedback geben. Ich rede mal recht laut. Nicht, dass es zu laut wird oder irgendwie schwimmt mit dem Mikro. Ich halte es mal so. Ich denke, das geht einigermaßen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich habe auch gar nicht so lange gezögert, zuzusagen. Das tue ich bei anderen Vorträgen im universitären Kontext dann doch eher. Aber ich finde so einen Kontext wichtig und finde es auch ganz schön, dass wir jetzt hier im Oka sind und freue mich wirklich, hier zu sein. Bin irgendwie auch so ein Stück weit Sachsen verbunden, habe mal in Leipzig gelebt und bin dementsprechend immer wieder sehr gern da und nutze die Gelegenheit, auch wenn es tatsächlich mit dem Zug heute etwas kompliziert war. Vielleicht vorweg, weil ihr auch Gerhard Stapelfeld da hattet und der gerne länger spricht. Ich versuche das sehr diszipliniert zu machen. Ich werde so ungefähr so um die 70 bis 80 Minuten grob vielleicht. Also länger als 90 Minuten brauche ich nicht, das kann ich versprechen. Ja, dass ihr so grob darauf einstellen könnt und dass wir auch noch eine Möglichkeit zur Diskussion haben. Da seht ihr mal den Überblick. Ja, genau. Also wenn ihr das nicht alles lesen könnt von hinten, ist es nicht ganz so schlimm. Ich versuche das auch quasi parallel jeweils so hier auszudrücken. Im Grunde genommen soll es hier gehen oder soll es sozusagen um die Pädagogik des autoritären Charakters gehen, und das ist ein bisschen voraussetzungsreich und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen haben wir es hier mit einer Ringvorlesung zu tun und du hast es gerade schon eingeleitet, also man versucht sich aus verschiedenen Perspektiven einem ähnlichen Themenfeld zu nähern, einem sehr großen Themenfeld oder einem Theoriegebäude, aber gleichzeitig besteht da natürlich die Gefahr, dass es immer wieder Wiederholungen gibt. Ich wäre sehr gerne in dieser Reihe jeden Donnerstag hier und finde es wirklich spannende Vorträge, die du jetzt schon auch beschrieben hast, und würde mir nächste Woche gern kommen, wenn Christine da ist. War ich aber nicht, bin ich nicht. Das heißt, ich weiß nicht genau, was gesagt wird und hoffe, dass ich es nicht zu viel wiederhole. Hab darauf auch ein bisschen Rücksicht genommen. Gleichzeitig muss ich ein paar Sachen wiederholen von Grundlagen zum autoritären Charakter, um dann wiederum die Pädagogik des autoritären Charakters gewissermaßen nochmal spezifisch hervorzuheben. Das heißt, ihr werdet nicht drum rumkommen, dass ich ein paar Sachen wiederholen. Gleichzeitig habe ich, wenn ich Zitate mitgebracht habe, versucht, welche herauszusuchen, die nicht allbekannt sind, weil man mit Adorno ins Bett geht und dann zum Einschlafen das noch ein bisschen liest. So, ich hoffe, habe es ein bisschen versucht, so die Sachen, dass noch ein paar Schmankerl für euch dabei sein sollten. Ich wurde darum gebeten, dass es einigermaßen verständlich gehalten wird. Das löse ich einfach damit, dass ich frei spreche. Ob das dadurch wirklich verständlicher wird, ist die andere Frage, aber ich werde auf jeden Fall nicht ganz komplizierte Sachen vorlesen, und wenn, habe ich es als Zitat mitgebracht. Okay, dann, ihr seht den Aufbau, also hier, das war jetzt die Einführung, und dann beginne ich erstmal noch mit einer kurzen Rekapitulation, also was ist der autoritäre Charakter, was sind die theoretischen Grundannahmen und wie hat sich das historisch entwickelt. Das mache ich nicht allzu lange, aber ich muss es ein Stück weit rekapitulieren, um dann zum Hauptteil zu kommen, nämlich zu der Frage, ist er eigentlich aktuell oder veraltet? Das ist jetzt ja auch nicht so die ganz neue Frage. Die wird, glaube ich, von Frank Böckelmann im Jahr 65 das erste Mal gestellt, dass er veraltet ist, und von Marcuse nochmal und so weiter. Meine These ist, dass ich hier die Pädagogik quasi reinzahnt, weil sozusagen Genese und Geltung des autoritären Charakters immer mit der Frage zur Familie verknüpft sind und diese Konstellation sich nun mal ändern unter ähnlichen Bedingungen. So, das ist so ein bisschen diese Krux. Dann habe ich euch im vierten Teil noch so ein bisschen Weiterentwicklungsformen vorgestellt. Da stelle ich euch einfach wirklich relativ ausführlich nochmals ein paar Autoritarismusstudien vor, die dann vor allem auch in Rechtsextremismusstudien übergingen und denen ihre Stärken und Schwächen. Also ich habe lange überlegt, ob ich Weiterentwicklung in Anführungsstriche setze oder nicht, aber es ist definitiv irgendwie eine Weiterentwicklung. Das heißt ja nicht, dass es notwendigerweise Fortschritt darstellt. Und enden werde ich dann, wie soll es auch anders sein, als kritischer Erziehungswissenschaftler in meinem Fall, mit den Grenzen der Pädagogik. Okay. Beginnen wir mit der Frage, also was ist der autoritäre Charakter? Zunächst mal ein Horkheimer-Zitat, ein etwas längeres, damit würde ich einsteigen, das werde ich vorlesen, also auch wenn ihr das nicht hinten lesen könnt, ich lese es vor. Horkheimer sagt darin, das Hauptthema der Studien ist ein relativ neuer Begriff. Das Aufkommen einer anthropologischen Spezies, die wir als den autoritären Menschentypus bezeichnen, also wir als die Berkeley Group. Im Gegensatz zum Fanatiker früherer Zeiten scheint er die für eine hochindustrialisierte Gesellschaft charakteristischen Vorstellungen und Fähigkeiten mit irrationalen oder antirationalen Überzeugungen zu verbinden. Er ist zugleich aufgeklärt und abergläubisch. stolz Individualist zu sein und in ständiger Furcht, nicht so zu sein wie alle anderen, eifersüchtig auf seine Unabhängigkeit bedacht und geneigt, sich blindlings der Macht und Autorität zu unterwerfen. Also ich finde das Zitat wirklich relativ passend. Ich glaube, ich muss es auch gar nicht paraphrasieren, weil es relativ für sich steht und diese Ambivalenz des autoritären Charakters nochmal ganz gut zur Geltung kommt. Horkheimer fährt dann fort. Die Voraussetzungen und Wertentscheidungen der Untersuchung sind ebenso praktisch wie theoretisch. Die Verfasser glauben nicht, dass es ein pädagogisches Patentrezept gibt, mit dem der lange und oft umständliche Weg der gewissenhaften Forschung und theoretischen Analyse zu umgehen wäre. Auch sind sie nicht der Auffassung, dass ein Problem wie die Stellung von Minderheiten in modernen Gesellschaften und insbesondere das Problem des religiösen und des Rassenhasses, sei es mit einer Propaganda für die Toleranz oder durch die apologetische Widerlegung von Fälschungen und Lügen, erfolgreich gelöst werden kann. Also im Grunde genommen ist die Pädagogik, die sozusagen heute gern auch immer noch in Anschlag gebracht wird, nämlich durch irgendwie Sonntagsreden von Steinmeier und Co. oder durch den Faktencheck von ARD und Co., kommen dem Problem nicht auf die Spur. Also das ist dann im Endeffekt so für so, das sage ich jetzt für so Leute wie uns, ohne euch zu kennen, also die bereits sozusagen ein Problem erkennen und aufgeklärt sind, für die ist ein Faktencheck durchaus nicht unrelevant und auch ganz interessant. Aber du gereichst da sozusagen nicht in die Tiefen des autoritären Charakters hinein. Zweites Zitat zum Einstieg von Adorno aus einem kleinen Text, einem Vortrag, den er in den 60er Jahren gehalten hat. Wir gehen davon aus, heißt es, dass die Funktion, die objektive Funktion des autoritätsgebundenen Charakters, die ist, die Menschen dazu zu bringen, sich für irrationale Ziele einspannen zu lassen, die sie selbst zerstören. Man kann dem auch die Wendung geben, dass die spezifischen Charaktertypen, um die es sich handelt, eigentlich jene Charaktertypen sind, die dazu tendieren, die Gewalt und den Zwang, der ihnen angetan wird, von der Welt, so wie diese nun einmal eingerichtet ist, noch einmal sich selbst anzutun, und dann, wenn möglich, auch noch andere Menschen, vor allem solchen Menschen, die schwächer sind als sie selbst und den Druck zunächst weitergeben. Finde ich auch ein ganz passendes Zitat, weil Adorno hier diesen sehr komplexen Vorgang von Introjektion und Projektion, Introjektion der autoritären väterlichen Gewalt, die sozusagen anerkannt werden muss, ich werde da gleich zu noch mehr sagen, und deren spätere Weitergebe dann an eben jene Person, denen gesellschaftlich gerade keine Autorität zukommt, also er nennt es hier Minderheiten, dass er genau diese Form da relativ schön in so einem klassischen Adorno-Deutsch beschreibt. Okay, das waren sozusagen meine Einstiegszitate, jetzt wird es ohne Zitate weitergehen. Wie sieht es da aus so? Also die Frage ist doch zunächst einmal, was ist überhaupt Autorität, wenn man vom autoritären Charakter spricht? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon behandelt wurde, aber ich wollte es schon nochmal kurz zumindest ansprechen. Autorität ist nämlich eine Herrschaft oder aber ein Interaktionsphänomen, welches den eigenen Antrieb zur Unterwerfung voraussetzt. Und das unterscheidet es etwa von reinen Gewaltformen, dass es sozusagen die Subjekte, die sich dieser Herrschaftsform unterwerfen, eine gewisse Freiwilligkeit voraussetzt. Und deswegen kann man dann durchaus dann eben fragen, inwiefern sozusagen unsere Demokratie, in der wir leben, oder insbesondere natürlich Sachsen, dann durchaus autoritär gestrickt ist, weil es sozusagen diesen eigenen Antrieb noch diese Freiheit lässt, aber eben gleichzeitig diesen eigenen Antrieb zur Voraussetzung hat, sich eben jenen Herrschaftsverhältnissen zu unterwerfen. Der autoritäre Charakter dann würde in der von der kritischen Theorie mit verschiedenen Begriffen beschrieben. Wir haben es jetzt in den Zitaten hier gesehen. Adorno spricht von einem Charaktertyp, Horkheimer von einer anthropologischen Spezies. Das finde ich jetzt nicht den gelungensten Begriff, ehrlich gesagt. Adorno spricht auch an anderen Stellen vom Persönlichkeitssyndrom. Das nähert sich der Sache schon näher. Ein Syndrom ist eigentlich immer ein Phänomen, was nicht so ganz klar ist, ja, also wo sozusagen kein klinisches Bild vorliegt. Am prominentesten sprach vermutlich Erich Fromm vom Sozialcharakter, ne, sehr so sozialpsychologische Figur. Aus diesen ganzen Formen kulminierte dann eben der Begriff der autoritären Persönlichkeit beziehungsweise der des autoritären Charakters. So. Der autoritäre Charakter stellt gewissermaßen, wenn man so möchte, die Subjektseite der Herrschaft dar. Das finde ich immer einen ganz guten Merksatz. dass es eben einerseits darum um eine Analyse von autoritären Verhältnissen geht auf der einen Seite, und die kann man sozusagen objektiv, politökonomisch, wie auch immer versuchen zu analysieren. Und gleichzeitig gibt es dann eben die Rückseite der Subjekte selbst. Und die kritische Theorie hat in ihrer Geschichte immer beide Seiten versucht einzufangen. Also, wenn man so möchte, sind die Studien zum autoritären Charakter, ich sage auch noch gleich ein bisschen was zum Aufbau, der sozialpsychologische Beitrag des Instituts für Sozialforschung, erst in Frankfurt, dann später in Kalifornien, zur Erklärung des Faschismus. Es gab auch, wenn man das so dreigliedern möchte, noch einen ideologiekritischen Beitrag, vor allem findet er sich in der Dialektik der Aufklärung oder aber auch in Horkheimers Schrift Kritik der instrumentellen Vernunft, auch in Schriften von Marcuse. Dann gab es auch einen politökonomischen Beitrag, der ist relativ unbekannt, von Pollock und Neumann. Inzwischen kommt sozusagen die zweite Garde durch lauter Dissertationen, die jetzt geschrieben werden, zu diesen Namen allmählich wieder aufs Tableau. Also insofern tauchen die jetzt schon auch wieder auf mit der Frage sozusagen, ob man Monopolkapitalismus hat oder Staatskapitalismus und so weiter. Da gab es dann lange Debatten. Die waren ziemlich zentral zu jener Zeit. Nicht umsonst ist die Dialektik der Aufklärung auch Fred Pollock gewidmet. Und es gab eben die dritte Figur, und das war dann die Verknüpfung von sozusagen marxistischer, marxologischer Erkenntnis und eben freudianischer Psychoanalyse. Auch hier gilt es eben festzuhalten, dass die kritische Theorie ein Tarnname war für marxistische Theorie, aber eben für eine undogmatische marxistische Theorie. Ich glaube, die Geschichte die Biografie des Instituts zeigt es, die Leute sind nicht nach Moskau geflohen, sondern nach Amerika, ja, also dementsprechend antistalinistisch eingestellt, aber an Marx festhalten. Das würde ich sagen, ist bis heute der Weg, der way to go. Das Phänomen, um das es ging, war im Endeffekt diese Irrationalität der Subjekte, also die Irrationalität, die irrationale Widerspiegelung, wenn man so möchte, aus einer irrationalen Gesellschaft. Also die Gesellschaft, die irrational eingerichtet ist, bedarf zum Fortbestehen eben jener irrationalen Subjekte. Und dem hat man versucht, auf die Spur zu bekommen. Die Kurzdefinition des autoritären Charakters, die kennt ihr vermutlich, das ist diese Radfahrernatur. Ich verwende das Bild auch immer, weiß nicht, ob es so stark ist. Also ich denke dann abwechselnd daran, ob das jetzt mit Klickpedalen noch funktioniert und ob das überhaupt so eine gute Figur ist, mit oben treten, unten buckeln. Darum geht's, ja. Also du gibst sozusagen autoritäre Aggression nach unten ab und unterwirfst dich autoritär wiederum anderen Autoritäten. Das ist die klassische Figur. Und diese irrationalen Formen fanden dann Einlass, und das werde ich jetzt hier nicht so genau ausführen, weil ich davon ausgehe, dass ihr das hier schon behandelt habt, in die berühmte F-Skala. Also in die dann in den Studien zum Auto in der Authoritarian Personality dann sehr detailliert beschrieben wurde. Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze dazu dann doch. Also diese einzelnen Items, 9 an der Zahl, Projektivität, Aberglaube und Stereotypie, Anti-Intranszeption, Aggression, Unterwürfigkeit, Konventionalismus, Sexualität, Machtdenken und Zynismus. So, was daran auffällt ist, man kann jetzt einfach so hinnehmen und sagen, ja klar, also das sind alles so Teilaspekte von einem faschistischen Subjekt. So. Oder man schaut sich genau an, okay, was ist das eigentlich? Was ist denn diese Figur einerseits in Stereotypen und zu denken und abergläubisch zu sein und andererseits anti-intranszeptiv, also das heißt alles, was sozusagen sinnlich ist, abzuwehren. Na, das ist in sich erstmal ein Widerspruch. Was ist das für eine Figur, wenn ich einerseits aggressiv mich verhalte und gleichzeitig unterwürfig bin? Das sind alles sozusagen Widersprüche, die in den Subjekten fortbestehen. Deswegen dieses erste Horkheimer-Zitat von mir, was genau diese charakteristische Ambivalenz versucht auszudrücken, nämlich immer beides in einem, im einzelnen Subjekt sozusagen in gewissermaßen Reinform zu haben. Da ließe sich jetzt natürlich ergänzen, dass es bei uns allen, also auch bei, ich weiß es ja nicht, aber auch bei nicht-autoritären Personen, zumindest im Selbstanspruch nach, auch bei uns gibt es diese Ambivalenz. Na klar, ne? Also auch wir sind aggressiv und unterwürfig. Und gleichzeitig ist das da aber sozusagen in einer sehr radikalen Form aufgetreten. Und dem hat man eben versucht, auf die Spur zu kommen mittels empirischer Methoden, unter anderem über diese F-Skala. Und ich könnte jetzt dazu noch viel mehr sagen. Ich denke, ihr habt dazu schon was gehört. Also Fragebogenmethode, Interviews und so weiter. Also du nix, ne? Das mache ich jetzt nicht. Da könnt ihr jetzt noch 10 Minuten zu reden, aber ich hoffe sozusagen, dass ihr das schon ein bisschen gehört habt. Mir ging es nur um diese charakteristische Irrationalität des Subjekts. man hat dann auch ein eigenes, wenn man so möchte, ja, psychoanalytisch geschwängertes Vokabular gehabt. Der klassische Begriff wäre vermutlich schon, oder der bekannteste Begriff wäre der falschen Projektion. Das finde ich auch bis heute ein richtig gutes Analysemittel. Bekannt auch eben das pathische Vorurteil oder die konformistische Rebellion, so heißen auch mittlerweile ganze Bücher, unter anderem von Andreas Stahl herausgegeben, der hier auch noch vortragen wird in einem anderen Kontext, aber auch zu einem wichtigen Buch. Vielleicht kurz an der falschen Projektion das ganze Phänomen zu beschreiben, in eigenen Worten, mal gucken, wie es klappt. Also, das Problem an der falschen Projektion ist nicht das Projizieren, sondern dass sie falsch ist. Denn Projizieren tun wir allesamt, wenn wir wahrnehmen. Ja, das ist sozusagen ein normaler Vorgang, ein wahrnehmungspsychologischer Vorgang, dass man projizieren muss. Der Punkt ist die falsche Projektion. Und was ist falsch an der Projektion? Naja, zum einen auf der phänomenalen Ebene, dass sie unkorrigierbar ist. Also ich lasse mich nicht durch die Realität mehr beeinflussen, sondern lasse mich sozusagen, versuche mir die Umwelt selbst eigen zu machen und nicht mehr mich von der Umwelt korrigieren zu lassen. Also das blöde Beispiel, ich schäme mich immer ein bisschen, wenn ich das verwende, ist dann das, ich glaube, es regnet draußen, sehe, dass es stürmt, wolkig ist es und so weiter, dann ziehe ich mir eine Regenjacke an. Oder ich gehe halt im T-Shirt raus, dann lasse ich mich korrigieren und ziehe mir dann doch danach eine Regenjacke an. Der autoritäre Charakter lässt sich nicht korrigieren. Ja, der hofft, dass es dann aufhört zu regnen, wenn er das so möchte, oder er leugnet, dass es regnet. Und das sind alles sehr harmlose Beispiele. Ja, aber wenn wir uns quasi in den Wahn des Antisemitismus hineinbegeben, dann sind das sozusagen die Übersteigerungsformen dessen, die aber wesentlich blutiger sind als jetzt dieses Ich habe mich geirrt und korrigiere das. Noch ein kleines historischen Rückgang. Ich habe gehört, Alex Schauer ging bis in die Antike zurück. Soweit gehe ich jetzt nicht. Ich gehe vielleicht noch mal kurz zum Darlegen, und das finde ich auch relativ wichtig. Was waren überhaupt die Ausgangsfragen dieser Studien? Das ist dann auch interessant, wenn wir über die Aktualität reden. Also die Ausgangsfrage, eine Ausgangsfrage, die ist relativ unbekannt, war tatsächlich diejenige, warum scheiterte die Revolution? Also wir hatten das Phänomen 1917 Russland, und zwar war das von der marxistischen Folklore überhaupt nicht gedeckt. Ja, das war kein entwickeltes kapitalistisches Land, sondern noch ein Agrarland und überhaupt noch, ja, also eigentlich rückständig in dem Sinne. Und dort fand die Oktoberrevolution statt. Sie fand nicht in den entwickelten industriekapitalistischen Ländern statt, sondern eher das Gegenteil, Faschisierungstendenzen. Das hatten die Protagonisten der Frankfurter Schule, wie sie auch genannt wurde, eben vor Augen und waren auch unmittelbar selbst betroffen, und auch das wisst ihr, weil sie eben zum größten Teil Jüdinnen und Juden waren. Nicht alle, aber die meisten. Vor dem Hintergrund hat man dann eben die Frage gestellt, okay, was ist mit diesem revolutionären Subjekt? Warum halten die Menschen an der autoritären Strukturen fest, anstelle das, was doch eigentlich objektiv auf der Tagesordnung stünde, Revolution zu machen und die Fesseln abzuwerfen. Man hat nichts zu verlieren, außer eben diese. Die Frage war nicht, warum nehmen autoritäre Strukturen hier so zu und da so ab und so weiter. Also diese ganzen Fragen, die wir heute haben, waren eigentlich nicht die Fragen. Die Frage war wirklich ganz banal, warum halten Leute daran fest, anstelle sich zu befreien, weil es ist relativ einfach, die Verhältnisse knechten diese Menschen. Das war natürlich in den 20er Jahren auch noch ein bisschen eindeutiger als heute, wo wir uns die ganze Zeit mit noch sozusagen kulturindustriellen Gütern 2.0 berieseln lassen können. Daran knüpfte sich die Frage an, warum sind manche Menschen empfänglicher und andere weniger empfänglich? Da, ne, also das war sozusagen das Phänomen, was wir bis heute haben. Unter verschiedensten oder unter ähnlichen Bedingungen sind die einen machen mit und die anderen sind sozusagen dafür nicht anfällig und bleiben sozusagen in einer gewissen Hinsicht human und antiautoritär. Das heißt, es stand im Mittelpunkt der Studien das sogenannte potenziell faschistische Individuum. Darum ging es. Hintergrund, hier steht einfach Hintergrund Antisemitismus, Hintergrund war selbstverständlich der grassierende Antisemitismus jener Zeit und natürlich auch die überlebensnotwendige Frage, die ihn dann in Amerika, es war quasi Drittmittelforschung, die in Kalifornien gemacht wurde, aber eigentlich die einzige, die ich gelten lassen würde, nämlich mit der überlebensnotwendigen Frage, also kann sowas wie der Nationalsozialismus, von Auschwitz wussten sie damals noch nichts, aber kann sowas wie der Nationalsozialismus mit der Judenverfolgung auch in Amerika stattfinden? Das war sozusagen die Frage vom Jewish Committee, die an die Berkeley Group herangetragen wurde. Und man sollte das sozusagen messen. Also in Amerika jener Zeit war auch starkes agitatorisches und faschistisches Potenzial auf der Straße da. Es ist nur nicht ausgebrochen. Das ist sozusagen der Unterschied. Es hat nicht die Regierung übernommen. Insofern war der Antisemitismus eine ganz zentrale Rolle. Adorno-Zitat dazu, zu Beginn dieser Untersuchung zum potenziell faschistischen Individuum war der Antisemitismus Angelpunkt aller Reflexion. Das wurde dann ausgeweitet. Also der autoritäre Charakter ist immer auch ein antisemitischer Charakter, aber eben auch noch viel mehr. Ich würde sagen, das würde dann bis zu den sogenannten deutschen Zuständen von Heidmeier ausgeweitet. Da war dann quasi alles mit dabei. Ob das dann wieder so ein bisschen entgrenzt, ist die andere Frage, ja. So, letzte Folie zur Geschichte. Kurz nochmal so eine Art Aufbau der Studien. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ob das hier jemand schon mal so vorgestellt hat. Je nachdem würde ich es länger oder kürzer halten. Die Forschung begann Ende der 20er Jahre, unter anderem vor allem zentral durch Erik Fromm und Hilde Weiß. Hilde Weiß ist nicht mehr so bekannt, aber halte ich schon für zentral, dass sie da mitgearbeitet hat. Und die haben die sogenannte Berliner Angestellten, Arbeiter- und Angestelltenerhebung durchgeführt, mittels damals hochmoderner Fragebogenmethode. Und die haben über 2000 Fragebögen ausgefüllt, davon sind, glaube ich, oder ausfüllen lassen, davon sind ungefähr 500 erhalten geblieben. Eingeflossen sind diese Ergebnisse dann in die Studie von 1936, das war die erste zentrale Studie, Studien über Autorität und Familie. Da war die kritische Theorie für den theoretischen Teil verantwortlich, Horkheimer hat was zur Familie im Allgemeinen geschrieben, Fromm eben diese Studie ein Stück weit vorgestellt und Marcuse was zur Ideologie verfasst. Das ist eine relativ lange und große Studie, die können Sie heute noch im Internet runterladen. Ganz gelesen habe ich sie nicht, muss ich zugeben. Dabei kam vor allem heraus, und das ist, denke ich, ein Stück weit auch vielleicht bekannt, dass die ArbeiterInnen doch etwas reaktionärer sind, als man zunächst angenommen hat. Also das revolutionäre Subjekt liegt empirisch so nicht vorhanden, sondern man hat auch bei KPD-WählerInnen festgestellt, dass sie sehr stark autoritären Familien und Sozialisationsmustern immer noch verhaftet sind. Das hat dieser Fragebogen erstmalig sozusagen ergeben. Und deswegen auch die Frage, warum scheiterte die Revolution? Naja, die Subjekte dafür gab es sozusagen in der Form nicht. Das kam da das erste Mal raus. Das Ganze ist dann kulminiert, ich mache einen kurzen Sprung, also haltet euch nicht so sehr an der Folie fest, in der Authoritarian Personality. Das ist in die fünfbändige Studies in Prejudice eingebettet. Und da ist die sogenannten Studien zum autoritären Charakter sind ein Teilband dieser fünfbändigen Studie. Der ist 73 das erste Mal in Deutschland, auf Deutsch überhaupt erschienen. Davon sind andere Teilbände, unter anderem noch von Leo Löwenthal, die falschen Propheten. Der erleben jetzt auch wieder so eine kleine, ich glaube mit der Wahl von Trump in Amerika begann man dann wieder Leo Löwenthal zu lesen, was ich sehr sinnvoll finde. Ich habe in Köln damals ein ganzes Seminar dazu gemacht, wir haben einfach nur das Buch lesen lassen. Und das war wirklich, das hat wunderbar funktioniert, weil es da natürlich durchaus Schnittmengen gibt. Also das ist sozusagen die Senderstudie, wenn man so will, von Löwenthal. Also der schaut sich an, wie ist die Propaganda aufgebaut, wie agitieren die Faschisten. Und ja, das muss man nicht gendern, das sind wirklich meistens Faschisten gewesen. Und die Empfängerstudie schaut sich dann sozusagen an, und das ist die Studie zum autoritären Charakter, die schauen sich an, wie reagieren die Subjekte darauf, wie empfänglich sind die dafür. Eine Studie, die ich auch noch erwähnen wollen würde, wäre die Antisemitism and Emotional Disorder von Maria Hoda und Nathan Ackermann, die aus psychiatrischen Gesprächen heraus, vor allem mit Antisemitinnen und Antisemiten, die versucht haben zu extrapolieren. Und das ist eine sehr spannende Studie, da kam unter anderem raus, und ich weiß nicht, ob das bis heute Gültigkeit beanspruchen kann, ich zitiere das gerne und häufig, dass Antisemitinnen weniger zur Depression neigen. Das ist ja aus einer kritischen Theorieperspektive total verständlich, weil die sozusagen schiefgeheilt sind. Ja? Also die lagern das aus, die projizieren das und verinnerlichen es eben nicht mehr. Und damit, mit diesem Welterklärungsmodell des Antisemitismus, geht es einem definitiv besser in einer schief eingerichteten Gesellschaft. Das ist sozusagen so ein bisschen das sozialpsychologische Phänomen, dass es sich auch auf Subjektebene lohnt. Das kam unter anderem dabei raus. Okay. Theoretische Grundlagen möchte ich zwei Werke zumindest erwähnen. Zum einen, das ist jetzt nicht immer so der übliche Gang, die Massenpsychologie des Faschismus von Wilhelm Reich, 1933 in Kopenhagen erschienen. Hi, hallo Jonas. ich hasse Leute, die immer Leute begrüßen, wenn sie zu spät kommen. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, aber jetzt habe ich es verkackt. Okay, also Wilhelm Reich. Massenpsychologie des Faschismus in Kopenhagen erschienen. Wilhelm Reich so ein bisschen der Renegat der Psychoanalyse von Freud quasi verstoßen, weil zu marxistisch, vom Marxismus verstoßen, weil nicht stalinistisch. Also irgendwie eine interessante Person dann mit diesem Orgon-Akkumulator am Schluss, da bin ich dann auch raus. Weiß ich nicht so genau, aber irgendwie auch im CIA-Gefängnis gestorben. Also irgendwie war Reich schon eine zentrale Figur. Die muss sozusagen auftauchen. Und was natürlich spannend war bei Reich auf seiner Theoriearbeit war, dass er tatsächlich gesagt hat, bei Rassentheorien kommt es nicht auf den rationalen Gehalt an. Man kann Faschisten nicht von der überragenden Wertigkeit seines Germanentums narzisstisch überzeugen und nicht ihm mit Argumenten beikommen. Das ist ein Zitat von Reich. Also er ist sozusagen gegen das Reden mit Rechten, spricht sogar von Argumenten, mit denen man nicht beikommt. Das finde ich ein relativ, ja, wie soll man sagen, trauriges aktuelles Zitat aus dem Jahr 1933. Und natürlich der andere Teil, das wäre dann die Dialektik der Aufklärung, 1944 begonnen zu schreiben, 1947 beendet, von Adorno, Horkheimer und aber auch Leo Löwenthal, um den hier nochmal wirklich zentral zu nennen. Gut, jetzt komme ich zum Hauptteil. Moment, wie ist ein kurzer Blick auf die Uhr, aber ich glaube, ich habe das schon noch im Griff. Ja, Hauptteil. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, die Frage danach, also die Frage nach Genesis und Geltung des autoritären Charakters entzündet sich eigentlich an der Rolle der Familie und damit sind wir in einem erziehungswissenschaftlichen, pädagogischen Terrain. Auch in einem soziologischen, aber eben auch in einem pädagogischen. Denn die Familie stellt immer so ein Stück weit, ob wir das uns gefällt oder nicht, ein Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft dar für uns alle. Völlig egal, welche Familienform das ist, wie wir sozusagen primär sozialisiert werden. Das müssen nicht die leiblichen Eltern sein, die müssen auch nicht irgendwie cis sein. Das ist völlig egal, aber wir werden sozusagen primär sozialisiert durch so etwas wie Familie. Dafür hat man eben diesen Begriff entwickelt und das stellt das Bindeglied dar. Für uns, zwischen uns und sozusagen der Gesellschaft. Gleichzeitig ist eben diese Familie, ich habe es ja gerade schon angedeutet, wenn ich so rumeier, eben sozialem Wandel unterlegen, kulturellem Wandel unterlegen und eben auch sehr stark in der ökonomischen Funktion, beziehungsweise heutzutage würde man sagen, Jan Weyand würde das sozusagen einer ökonomischen Funktionslosigkeit unterlegen. Also ne, das ist nicht so ganz richtig, wenn wir daran denken, dass das Erbe der entscheidende Faktor immer noch zur Kapitalvermehrung für die meisten ist. Aber es ist eben nicht mehr die Familie, die zur ökonomischen Reproduktion so ganz zentral eine Rolle spielt. Theoretische Referenzen, wenn es um Familie ging, bildete für die Studien zum autoritären Charakter zum einen, na klar, die Psychoanalyse und dabei der Ödipus-Komplex. Das habe ich jetzt mal so ganz locker gesagt, da könnte man jetzt einen Vortrag zu halten. Also ich versuche es ein bisschen da, also das ist ja auch sehr umstritten und das hier heißt jetzt ja auch noch nach Lacan der Laden, also von daher ist schon ein bisschen die Frage. Ich würde das jetzt erstmal wirklich ganz rudimentär damit herunterbrechen, dass mit dem Ödipus-Komplex, das ist Freuds Modell, festzustellen, wie sowas wie Gesellschaft in die Einzelnen, in die Individuen hineinkommt. Also wirklich eine ganz banale Feststellung. Aber eine sehr komplexe Frage. Also wie passiert es, dass wir über die unmittelbare Bindung zum Mothering Person hinaus sowas wie Gesellschaft wahrnehmen und damit auch sowas wie eine zensorische Instanz in uns errichten, dafür dann der Begriff des Über-Ichs und sozusagen überhaupt reflektieren, warum wir was tun und dementsprechend aber auch damit ein gewisses Unbehagen, wie es bei Freud so schön heißt, anhand dessen entwickeln. Und es läuft bei Freud natürlich über Begehrensstrukturen ab und Konkurrenzstrukturen ab, ja. Klassischerweise immer sehr patriarchal dargestellt, der Junge begehrt die Mutter und fürchtet den Vater und das ließe sich dann sozusagen, wurde auch lange und breit ergänzt. Ich würde sagen, erstmal geht es wirklich um diese Figur, wie kommt sowas wie Gesellschaft in die Einzelnen hinein. Ein anderer Ansatz war eben jener Wilhelm Reich, also der Freudomarxismus, der in seinem Studie, die ich eben schon angesprochen habe, die Familie als eine Art Miniaturstaat bezeichnet hat. Das ist ein schönes Bild. Er hat auch den Vater als Miniatur-Hitler bezeichnet. Das finde ich ein noch schöneres Bild. Aber eben der Vater von 1933. Ein weiterer Aspekt wäre die sozialistische Pädagogik, der am bekanntesten Vertreter Siegfried Bernfeld ist. Bernfeld hat ein wunderbares Buch geschrieben, immer noch für Lesekreise ganz spannend, wie ich finde, nämlich Sisyphus oder die Grenzen der Erziehung. Und da stellt eben Bernfeld fest, dass Erziehung immer konservativ ist und nie revolutionär sein kann, entgegen seiner sozialistischen Genossinnen und Genossen, die sozusagen gehofft haben über revolutionäre Erziehung, bis dann in die 68er hinein die neuen Subjekte, den neuen Menschen zu schaffen. Für Bernfeld war Erziehung immer lediglich erstmal die Reaktion der Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache. Und da die Gesellschaft selbst nicht revolutionär ist, ist eben Erziehung auch nicht. und kann es in dem Sinne auch erstmal nicht sein. Bei Horkheimer kulminiert es dann in dem Satz, dass die Familie die Keimzelle des Faschismus darstellt. Das ist auch von der Antilopen-Gang so zitiert worden, aber es ist eigentlich ein Horkheimer-Zitat. Ist mir in dem Fall wichtig. So. Ich habe das jetzt so ein bisschen hier aufgedröselt und habe Ihnen die Grundannahmen dargelegt. Oder ich werde euch jetzt die Grundannahmen dargelegt, ich habe euch das mit den theoretischen Referenznamen Rahmen dargelegt und daraus entwickeln sich dann mehrere Grundannahmen auf einer familiären Ebene für die Studien zum autoritären Charakter. Und die eine Grundannahme wäre erstmal die, dass die frühe Idealisierung des Vaters respektive der Erziehungsverhältnisse beziehungsweise sogar des Elternhauses sich dann später in der Idealisierung von autoritären Strukturen wie Staat oder auch Ökonomie widerspiegelt. Das ist eine Grundthese, die die kritische Theorie in den Studien zum autoritären Charakter verfolgt hat. Ja, also dieser Grundgedanke zu sagen, dass die konflikthafte Beziehung zum Vater aufgrund der realen Abhängigkeit und Schwäche gegenüber dem Vater verinnerlicht wird und dann später wiederum projiziert, also ausgelagert wird auf andere Gruppen, eben sozial schwache Gruppen, schwächere Gruppen. Das findet seinen Ursprung eben in dieser ödipalen Situation und eben in der Familie und geht mit der Idealisierung eben jener Familie einher. Die zweite Grundannahme wäre zu behaupten, dass autoritäre Familienstrukturen selbst, beziehungsweise wir können das auch mit Bindungstheorie ausdrücken, ich habe es hier aufgeschrieben, desorganisierte Bindungserfahrungen, ja, Christel Hopf, zu der komme ich gleich, die hat das bindungstheoretisch dann gemacht, also dass eben solche Strukturen, desorganisierte oder autoritäre, dann später zu einer Bejahung gesellschaftlicher Autoritätsstrukturen und einem individuellen Autoritätsverhalten führen. Das ist ein Stück weit deterministisch. Ja, das ist auch der Vorwurf, der eben in diesen Studien gemacht wird. Man hat hier so eine scheinbare Monokausalität. Ich versuche es aber bewusst relativ komplex auszudrücken, so gut es mir eben gelingt in freier Rede, um darzulegen, dass es eben doch auch von den Studien, also auch von der kritischen Theorie als komplexer angesehen wurde, als es dann so erstmal klingt. Also diese Figur, naja, du wirst halt als Kind, kriegst eine Ohrfeige und später wirst du Nazi, so ist es nicht. Aber so ganz falsch ist der Gedanke auch nicht. Also die würden das schon, also so würden die dem nicht recht geben, aber sie würden schon sagen, dass die Erziehungsform später immense Auswirkungen hat. Und das ist ja auch klar, wenn man der Psychoanalyse folgt, dann ist die frühe Kindheit der entscheidende Faktor in der Sozialisation und nicht etwa die Peer Group. Die ist schon auch ein Faktor. Oder mit Österreich, darauf komme ich auch gleich, die aktuelle Situation, auch diesen Faktor. Aber da wird immer nur etwas reaktiviert, was eigentlich in der frühen Kindheit mal stattgefunden hat. Ja, das ist sozusagen die psychoanalytische Grundannahme, auf dem das Ganze basiert. Und jetzt gibt es ein Problem. Das Ganze ist, hier steht einfach nur so ein bisschen in Großbuchstaben, aber empirisch schwer zu messen. Ja, also sowas lässt sich quasi kaum empirisch in den Blick nehmen. Das ist ein hochgradig rekonstruktives Verfahren. Das ist im hohen Maße deutend, hermeneutisch, tiefenpsychologisch und so weiter. Deswegen sind diese Studien auch notwendigerweise immer ein Stück weit, oder doch notwendigerweise würde ich sagen, psychoanalytisch gewesen, weil sowas anders quasi kaum eben zu operationalisieren ist. Man hat bei den frühen Studien bereits empirische Korrelationen, also empirische Zusammenhänge feststellen können. Ich möchte euch vier nennen. Nämlich, und das hat Horkheimer festgestellt, eine materielle Quantifizierung der Eltern-Kinder-Bindungen. Also Horkheimer hat festgestellt, dass sozusagen der autoritäre Charakter keine starken Gefühlsbindungen kennt und seine Kindheit eigentlich in Begriffen des Tausches und der Gegenleistung bemisst. Also im Endeffekt mit kapitalistischen Begriffen seine Kindheit beschreibt. Ein zweites Phänomen wäre das, was Adorno die ungebärdeten Kinder nennt. Also da gibt's nette Aphorismen in der Minima Moralia, etwa der böse Kamerad kann ich da empfehlen zu lesen, wo Adorno im Endeffekt dann immer so ein bisschen spekulativ, er war Klassenprimus und wurde höchstwahrscheinlich, würden wir heute sagen, gemobbt. Und dann beschreibt er immer, dass er als Klassenprimus ihm das immer übel genommen wurde, dass er so gut war und außerdem war er auch noch Jude, das war damals auch schon bekannt. Wobei, also das war sozusagen den Klassenkameraden bekannt, dass er zumindest aus dem jüdischen Elternhaus kam. Und er hat dann eben dieses Phänomen so beschrieben, dass eben der potenzielle Faschist demnach jener ist, der in der Kindheit eher roh, ungehobelt und unkultiviert war. Da lässt sich jetzt sozusagen überlegen, oh, war Adorno sozusagen Klassist, wie wir heute vielleicht dann spekulieren würden. Ich glaube nicht, dass er sozusagen rein ökonomisch gemeint hat, sondern er meinte schon diese Charakterstruktur dieser, ja, aggressiven Kinder, wie auch immer, wo er dann relativ nahtlos darauf schließt, dass die dann später sich eben konformistisch eher untergeordnet haben und er sozusagen als sensibler Primus eher verschüchtert war und dann aber später eben Adorno wurde. Noch ein dritter Aspekt, der geht auf Elke Frankel Brunswick zurück. Den Begriff kennt ihr, die Ambiguitätstoleranz. Das ist so ein bisschen das Zauberwort geworden für sozialpädagogische Zusammenhänge. Naja, du brauchst halt Ambiguitätstoleranz. Das stimmt auch immer. Damit ist was gemeint? Also damit ist im Grunde genommen gemeint, dass man in ein und demselben Objekt ambivalente Fähigkeiten erkennen und akzeptieren kann. Ne? Also in Bezug auf die Eltern, dass die zum Teil schon ziemlich einen Mist gebaut haben, aber eben wenn es gut lief, auch nicht nur. Ja? Also diese Ambivalenz anzuerkennen, diese Ambiguität darzulegen, das hilft einem durchaus auch später in Beziehungs- und Freundschaftinnenverhalten weiter. Brunswick ging davon aus, dass ein autonomiefördernder Erziehungsstil eben auch diese Ambiguitätstoleranz fördert. Autonomiefördernder Erziehungsstil bedeutet bei ihr, also sie hat so qualitative Interviews mit Familien und auch mit Kindern begonnen zu führen und hat daraus dann eben diese Sachen geschlossen, bedeutet ja eben, dass umgekehrt eine fehlende moralische Autonomie dann eben wiederum eher ins Autoritäre führt. Wie genau jetzt so eine Erziehung herzustellen sei, sagt sie nicht und das, glaube ich, ist auch nur seriös, weil das so einfach nicht abzuleiten ist. Ja. Vierter Aspekt, den Frankel Brunswick auch festgestellt hat, das ist ein empirisches Problem, mit dem man sich einhandelt, dass sie, also Brunswick hat es erstmal noch so festgehalten, dass je strenger die Erziehung war, desto eher wurde im Nachgang das Elternhaus idealisiert. Und Hopf bekommt es dann mit dem Problem empirischer Natur zu tun, dass sie sagt, naja, jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr wirklich Familienforschung über Interviews führen, weil wir überhaupt nicht mehr so ganz genau wissen, wie diese... Wir haben es mit dem Problem der Nachträglichkeit, also Christine Kirchhoff spricht ja hier nächste Woche, dazu gibt es das Buch von ihr. Also wie können wir überhaupt wissen, was wie passiert ist, wenn es sozusagen immer nachträglich eingefärbt ist und durch unbewusste Wünsche, Prozesse und Abwehrmechanismen eben so verhandelt wird. Also diese Idealisierung ist sozusagen eine Unterstellung, die man feststellt. Christel Hopf hat mit Rechtsextremen in den 90er Jahren empirisch gearbeitet und hat da halt festgestellt, dass die eigentlich alle ihr Elternhaus so richtig cool fanden. Und dann wird es ziemlich brutal, wenn sie darüber erzählt haben, um es ein bisschen salopp auszudrücken. Also diese Idealisierungsphänomen. Das haben die frühen Studien in den 30er, in den 40er Jahren schon festgestellt. Jetzt haben wir es natürlich mit radikalen Transformationsprozessen zu tun, da erzähle ich euch, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel Neues. Man fasst es immer unter dem Begriff des Wandels vom Befehls zum Verhandlungshaushalt. Ja, also der klassische autoritäre Befehlshaushalt, wo der Vater als Paters Familias quasi Autorität, Adorno würde sagen, lediglich imitiert, weil ihm im realen Leben ja selbst keine zukommt. Aber in der Familie wird es dann eben imitiert und auch real ausgelebt an PartnerInnen in der Regel und Kindern. Und dann eben Kulturrevolution 68, aber eben auch Wandel vom Fordismus zum Postfordismus. Also man kann es auch materialistisch und weniger kulturell machen und sagen, naja, also das Fließband ist sozusagen abgestorben und wir haben eine projektförmige Arbeitsverhältnisse bekommen und eine Dienstleistungsgesellschaft, zumindest hier in unserem Breitengraden. Das macht auch was mit der Familienstruktur. Also dieser Wandel führte dazu, dass eben dieser Verhandlungshaushalt, da kommt dann immer idealtypisch das sogenannte Familienparlament ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals also ich hatte das nie, aber das wird dann immer so getan, als ob alle Familien dieses Parlament und dann können Kinder und Eltern gleichberechtigt streiten, ob man jetzt irgendwie nachts um 12 Schokolade essen will und Fernsehen und Horrorfilme oder so. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so in. Horrorfilme sind auch egal inzwischen. Das war jetzt wiederum meine Kindheit. Also diese Debatten, weiß ich nicht, ob die jemals so stattgefunden haben, aber natürlich ist es idealtypisch, dann wird das so dargestellt. Gleichwohl, ökonomisch gesprochen, die Familie verliert ihre tradierende Funktion. Ja? Also sie ist nicht mehr notwendigerweise, du machst nicht mehr gleichzeitig das, was der Vater meistens gemacht hat. Bourdieu würde dem jetzt entgegen, doch, machst du immer noch. Das müsste man halt dann empirisch überprüfen. Ich glaube, so ganz nahtlos ist es eben nicht mehr, aber im hohen Maße dann eben erstaunlicherweise ja doch noch der Fall. Die Familie wurde im Umkehrschluss emotional aufgewertet. Adorno spricht in seinem Text, der jetzt gerade nochmal nach dem 7. Oktober bei Surkamp veröffentlicht wurde, zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Da spricht er ganz viel vom autoritären Charakter, jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig überzeugend, wie ich finde tatsächlich. Da spricht er allerdings ganz schön von der Transformation der Familie zu einer Tankstelle. finde ich, also das ist eins der unbekannteren Zitate, aber ein doch sehr schönes, weil das ganz bildlich ausdrückt. Also da lädt man sozusagen auf. Es kann aber auch sein, dass kein Sprit da ist. Und im Endeffekt könnte man auch, und jetzt ging es dann ganz weit in diese ganze narzissmustheoretische Forschung der 70er Jahre hinein, ne? Also die Authentizität, die sozusagen den Konformitätsdruck ablöst. Ja, wir alle haben jetzt ja sozusagen den neuen Druck, dass wir die ganze Zeit authentisch sein müssen, dass unser Leben ein Projekt ist, fast schon ein Kunstwerk mit Foucault gesprochen. Und das ist ein unheimlicher Druck. Es geht nicht mehr darum, nur zu funktionieren, sondern wir müssen auch noch authentisch funktionieren. Also diese klassische Konformität ist immer noch da, wird aber abgelöst durch eine Authentizität, die sozusagen die neue Konformität darstellt. Das ist natürlich was, was ein Stück weit in den 70er Jahren begonnen hat und auch neu war und was die frühen Studien zum autoritären Charakter noch nicht berücksichtigen konnten. Man kann es auch mit Alan Ehrenberg sagen, dass sozusagen die Depression die Wut ablöst. Und das hat auch wiederum Auswirkungen auf eben autoritäres Verhalten. Aber, es kommt wieder so ein Boomer-Aber von mir, aber die kapitalistische Gesellschaftsstruktur bleibt bestehen. Also da sind wir immer noch drin. Wir haben immer noch es mit Abstiegs- und Deklassierungsängsten zu tun. Wir haben es immer noch mit dem stummen Zwang zur Konkurrenz zu tun. Und wir haben es immer noch mit einer nationalstaatlichen Verfasstheit zu tun. Und das verschwindet auch nicht so einfach. Ja, es nimmt gerade eher wieder zu. Die EM steht vor der Tür. Allerdings unter veränderten Bedingungen. Ja, also vielleicht ist das Fußballbeispiel wirklich ganz gut. So schlimm finde ich tatsächlich die Nationalmannschaft jetzt nicht mehr wie noch vor 20 Jahren. So, also die Bedingungen verändern sich ein Stück weit. Aber wir haben es eben immer noch, und jetzt kommen wir wieder weg vom Fußball, wir haben es einfach noch mit einer kapitalistischen Gesellschaftsformation zu tun, die sich gleichwohl eben im Postfordismus krisenhaft anders ausdrückt. Das Ganze hat Einlass gefunden in verschiedene Formen der Weiterentwicklung der Autoritarismusforschung. Ich habe das jetzt in so von-zu-Kategorien aufgeteilt und könnte dazu jetzt einiges sagen. Mal gucken, wie viel ich dann dazu tatsächlich sage. Ich schaue nochmal auf die Uhr. Naja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Länger als 90 Minuten wären es aber dann nicht. Also Weiterentwicklungsformen. Also was ist sozusagen seit der Berkeley Group, wenn man so möchte, passiert? Ein paar Sachen habe ich bereits angerissen. Ich habe schon ein paar Namen auch genannt. Die kommen jetzt nochmal sozusagen gesondert. Wir haben es zum einen ganz zentral mit einem Wandel von der Psychoanalyse hin zu Lern-, Kognitions- und sozialisationstheoretischen Ansätzen zu tun. Bekommen. Das heißt, wir haben es mit einer Entkernung der Studien zum autoritären Charakter zu tun bekommen. Die psychoanalytische Grunddimension wird gewissermaßen geschliffen. Das ist auf vielerlei Ebenen auch durchaus nachvollziehbar, also dieser Paradigmenwechsel. Die Kritik an der Psychoanalyse war es allerdings nicht. Also was tatsächlich von den KritikerInnen eingewandt wurde, war, dass die zum Beispiel diese F-Skala völlig unzusammenhängend sei. Ja, also was soll das autoritäre was soll das irgendwie stereotyp zu sein und gleichzeitig abergläubisch zu sein? Was soll das Fantasievolles abzuwehren, aber gleichwohl wieder abergläubisch zu sein? Was soll das konventionalistisch zu sein, aber die ganze Zeit alles mit sexuellen Vorgängen zu projizieren? Ja, also das sind ja wirklich Widersprüche. Das hat sozusagen Leuten, die nicht psychoanalytisch informiert waren, sauer aufgestoßen. Die haben das sozusagen nicht ganz nachvollziehen können. Man muss sich immer, und das ist wirklich der Punkt, auf diese Psychoanalyse ein Stück weit einlassen. Das Problem ist, wenn man das mal macht, dann macht man meistens nicht mehr viel anderes. Aber bei Marx ist es ja ähnlich. Aber es macht durchaus Sinn, sich um diesen irrationalen Formen auf die Spur zu kommen, macht es Sinn, sich darauf einzulassen. Das ist aber, wenn ich jetzt so ein ordentlicher Kognitionspsychologe bin, völlig widersprüchlich und eigentlich nicht ernsthaft zu operationalisieren. Es wurde sozusagen das Wie dieser Variablen in Frage gestellt, allerdings nicht gefragt, warum die so zustande kommen. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass dieser gesellschaftskritische Aspekt auch immer weiter geschliffen wurde. Bob Altemeyer, amerikanischer Autoritarismusforscher, einer der bekanntesten, der hat das Ganze dann auf die sogenannte KSA-3-Skala gebracht. Also der hat nur noch 3 Variablen gehabt anstatt 9. Der hat dann von Konventionalität, Unterordnung und Aggressivität gesprochen. Und die hat er versucht, empirisch zu operationalisieren, was gleichwohl leichter ist als diese 9 Variablen. Ne? Die Äußerungen, dass sozusagen das Unbewusste versucht wird, irgendwie an die Oberfläche zu bringen, mittels Interviews, tiefenhermeneutischer Interpretationsverfahren und so weiter, das ist dabei allerdings ein Stück weit verloren gegangen. Oliver Decker, der hat dann wiederum 6 Dimensionen entwickelt und das eben wieder psychoanalytisch reaktualisiert. Das ist wirklich ein großer Verdienst, dazu komme ich auch noch gleich. Lernen, Kognitions- und Sozialisationstheorie ist natürlich nicht das Gleiche. Ich werde das gleich im Folgenden noch ein Stück weit ausbuchstabieren. Ein anderer Vorwurf an die Psychoanalyse oder an die kritische Theorie war natürlich derjenige, dass sie zu politisch ist. Also der autoritäre Charakter wurde dann sozusagen zu sowas wie Rechtsextremismusforschung und der Vorwurf und die Frage war natürlich zum Zeit des Kalten Krieges, ja was ist denn, also müssen wir nicht Totalitarismusforschung machen? Müssen wir nicht uns anschauen, wie ist es mit dem Stalinismus? Bob Altemeyer hat sich da nicht so schwer gemacht. Er hat gesagt, ja, das ist auch autoritär, na klar. Aber er spricht von RWA, also von Right-Wing Authoritarism und packt eben die Stalinos auch darunter, weil er sagt, naja, klar, die vergöttern den Staat, die finden eine Führerperson wichtig, die haben nichts, kein Problem mit autoritären Grundstrukturen, das ist für mich rechtsextrem. Das, so einfach ist es, glaube ich, nicht, aber für Bob Altemeyer war es das. Der hat gesagt, nee, das ist ein rechtes Phänomen, da passen die halt auch darunter. Darüber wird zu reden sein, können wir gerne auch im Anschluss machen. Also es gibt einen linken Autoritarismus, der ist auch gerade wieder am Emporkommen. Ich glaube, wir können es nicht so einfach mal machen, sagen, die sind einfach nur rechts. Im Antisemitismus wird es vielleicht dann ein bisschen einfacher zu sagen. Zweiter Aspekt, den ich genannt habe, ist vom Charakter zum Verhalten, beziehungsweise vom Charakter zum Denkmuster. Also es hat die Verhaltensforschung Einzug gefunden. Es haben die Meinungsumfragen, Meinungsforschung und Verhaltensforschung, ja, auch natürlich hochgradig subventioniert von der Wirtschaft, weil man damit auch wissen konnte, wie Werbung funktioniert, was man für Werbung schalten muss, wie man schlichtweg Geld verdient. Da ging es nicht mehr um die Charakterdisposition, da ging es nicht mehr um irrationale, unbewusste Regungen im Individuum, sondern da wurde wirklich nach der Meinung und der Verhaltensform relativ behavioristisch zum Teil einfach geforscht und gefragt. Begriff Reaktion, Stichwort oder Name Detlef Österreich. Das führe ich jetzt noch ein Stück weit aus. Ich habe euch auch einen Text noch zur Leseempfehlung mitgegeben nachher. Die stelle ich auch noch kurz vor. Detlef Österreich hat als erster, wenn man so möchte, den lerntheoretischen Ansatz in die Autoritarismusforschung eingeführt. Das heißt, er hat ihn abgekoppelt von den sozialisationstheoretischen Fragen und hält fest erstmal, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen Erziehungsformen und autoritären Einstellungen, sondern vielmehr, es sind die aktuellen äußeren Ursachen, die zu einer autoritären Reaktion auf die unmittelbare äußere Wirkung führen. Das wäre sozusagen das, was Detlef Österreich. Wenn wir jetzt hier in irgendeiner Krisensituation sein sollten, dann würden wir uns alle nach Österreich vermutlich autoritär schutzsuchend verhalten, weil das uns gerade sozusagen das Gebot ist und Menschen dann in solchen Situationen autoritär Schutz suchen. So, das, also ich führe es gleich noch ein bisschen aus, weil ich so ein bisschen fragende Gesichter gerade gucke. Wichtig ist, dass es eben abgekoppelt hat von der psychoanalytischen Fragezeichen und sozusagen den autoritären Charakter als krisenreaktiv beschrieben hat. Ja, er ist nicht mehr eine Charakterdisposition, sondern er reagiert auf äußere Krisen. Das heißt, es ist nach Österreich egal, ob eine Erziehungsform emotional warm oder kalt oder strafend oder zugewandt stattfindet, sondern das Einzige, was für ihn entscheidend ist, ist, ob in der Erziehungsform Konfliktbewältigungsprobleme erlernt werden. Also bringe ich meinem Kind bei, wie es mit Konflikten umgeht. Also im Endeffekt so eine Art ausgeweitete Verhaltenstherapie. Das führt dazu, dass ihr Kind später mal dann nicht autoritär wird. So, ich mache es ein bisschen platt. Aber es ist schon, geht schon in die Richtung. Deswegen habe ich auch noch einen Text mitgebracht. Dann könnt ihr es auch nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Also die nicht erfolgte Lösung aus infantilen Bindungen, das ist sozusagen der entscheidende Faktor, der zur Autorität führt. Das heißt, damit widerspricht er sich auch ein Stück weit, weil er sagt erstmal, die Familie hat gar keinen Einfluss. Dann stellt er fest, sie hat doch einen Einfluss, aber es geht nicht um warm, kalt, strafend oder nicht. Es geht stattdessen um Unter- oder Überforderung. Und da ist die Familie schon ein Faktor, aber da ist ja vor allem die Gesellschaft ein Faktor. Also wir sind alle ein Stück weit meistens überfordert und eher weniger unterfordert. Es geht also weg vom Charakter hin zum Muster, zur Verhaltens-, zur Kognitionsforschung. Das führt uns gleichzeitig zu dem Problem, dass auch eigentlich mit der kritischen Theorie gesprochen nicht autoritäre Charaktere autoritär sein können. Und damit wird die Sache so ein bisschen Banane. Also dann ist irgendwie egal. Wenn irgendwie alle das sein können, dann haben wir wirklich eine Entkernung der ursprünglichen Fragestellung. Gleichwohl, man muss Detlef Österreich auch ein Stück weit rehabilitieren. Ich wollte es gar nicht so böse machen. Er hat auch wirklich interessante Studien durchgeführt, jetzt gerade zum Beispiel mit Ostberliner Jugendlichen kurz nach dem Mauerfall, und da dann festgestellt, dass die überhaupt nicht autoritär waren als Westberliner Jugendliche. Also er hat es dann sehr empirisch, sehr genau gemessen, und damit fällt eben der Mythos zusammen, dass die DDR-Sozialisation Nazis erzeugt. Das wäre mit Österreich so nicht haltbar. Und das ist ja eine spannende, sehr zentrale Fragestellung, die ja immer auch so im Feuilleton rauf und runter diskutiert wird. Mit Detlef Österreich, da muss man ihn, würde ich sagen, schon ein Stück weit rehabilitieren, wäre das so erstmal empirisch überhaupt nicht anzufangen. Sondern er würde da wieder über das reaktive Moment kommen und dann sagen, naja, wie waren die Verhältnisse? So. Und die führen eben dann dazu. In den 90er Jahren war Österreich ein relativ bekannter Forscher, den kennen wir heute so nicht mehr, aber die ganzen Pogrome, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und so weiter, da war er schon einer derjenigen, der gesagt hat, ja, das ist ein reaktives Verhalten, das hat es auch ein bisschen verharmlost. Er hat aber nicht eben gesagt, das liegt daran, dass die Erziehung so und so war. Davon hat er sich zentral gelöst, deswegen schreibt er manchmal auch ziemlich scharf gegen diese Erziehungsmuster an, aus einem, wie ich finde, durchaus nachvollziehbaren Grund. Vom Normaltypus zur Persönlichkeitsvariable, beziehungsweise zum Gruppentypus. Also wenn wir diesen Österreich ernst nehmen, dann geht es ja eben nicht mehr darum, wie man sozusagen als Normaltypus in einer autoritären Gesellschaftsform durch den autoritären Vater sozialisiert wurde, sondern es geht darum, warum gibt es Persönlichkeitsanteile, die autoritär sind. Also warum gibt es deviantes Verhalten in diesen und jenen Situationen? Das führt natürlich automatisch einerseits zu einer gewissen Pathologisierung von autoritärem Verhalten und gleichzeitig zu einer gewissen Normalisierung, weil es ja auch alle sein können. Also das ist ein Stück weit widersprüchlich, entweder ich pathologisiere oder ich normalisiere, in dem Fall beides, weil eben diese Persönlichkeitsvariable gewissermaßen beides hergibt. Es ist auch ein guter Abwehrmechanismus, denn autoritär sind dann immer die anderen. Ja, also man selber ist es in dieser und jenen Situation durchaus auch mal, aber im Grunde genommen sind es eigentlich immer die anderen. Vom primären zum sekundären Autoritarismus, das ist jetzt eine Entwicklung, die ich glaube durchaus bekannt ist in der Forschung. Also Oliver Decker und Konsorten, ich nenne mal Decker, weil er halt diese Studien leitet, aber da gäbe es noch ganz, ganz viele Namen zu nennen. Leipziger Autoritarismusstudien oder auch die Mitte-Studien, Andreas Sickets dafür verantwortlich, also in Bielefeld, glaube ich, ansässig, die eben diesen sekundären Autoritarismus hervorheben. Das ist eben jener Autoritarismus, der nicht mehr personalisiert auftritt, sondern über Nation und Wirtschaft und so weiter sich gratifiziert. Und der stellt dann nach Decker eine narzisstische Plombe dar und eben nicht mehr sozusagen der unmittelbare primäre Bezugstyp. Christel Hopf, auch eine zentrale Autorin, auch dazu habe ich einen Text noch mitgebracht, von der väterlichen Kontrolle zur mütterlichen Zuwendung. Also Bindungstheorie, Bindungsforschung hat Einzug gehalten in die Autoritarismusstudien und man hat festgestellt, und das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, ja, dieser autoritäre Vater, um den geht's die ganze Zeit, aber der Punkt ist, der ist ja kaum daheim, hat meistens gearbeitet und sich da irgendwie knechten lassen. Die Erziehung hat immer noch die Mutter gemacht und macht es bis heute auch. Also die Madeleine Peirce macht bis heute vor allem die Erziehung, auch trotz Elternzeit und so weiter und so fort. Die Zahlen sind da relativ eindeutig. Das heißt, Christel Hopf hat natürlich recht, wenn sie sagt, wir müssen uns die mütterlichen Erziehungsformen und Zuwendungsformen, wie sie es genannt hat, anschauen. Das macht sie dann mittels Bindungstheorie, das heißt, sie knüpft an Mary Ainsworth an. Dazu könnte man jetzt auch wahnsinnig viel sagen. Ich mache es ganz kurz, also wirklich sehr verkürzt. Diese drei verschiedenen Bindungstypen, die Ainsworth entwickelt hat, ne? Eine stabile, eine unsicher ambivalente und eine unsicher vermeidende, und es kam bei Hopf dabei raus, durch wirklich relativ komplexe Arrangements, dass die ambivalenten Bindungsformen eher zu einem autoritären Verhalten später geführt haben als die sicheren Bindungsformen. Und ich glaube, das kann man auch wirklich pädagogisch erstmal so festhalten, auch wenn da immer Abstriche zu machen sind, auch wenn das nicht kausal ist und so weiter und so fort, auch wenn da äußere Faktoren mit hinzukommen. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Fall. Der Punkt ist, die Mutter allein, wie es hier bei Hopf heißt, die kann das natürlich nicht verantworten, weil die findet in der Gesellschaft statt, in Klassenverhältnissen statt und so weiter und so fort. Also, was Hopf dann eben dementsprechend auch getan hat, sie hat sich der Peergroup zugewandt und eben diese Peergroup-Forschung etabliert und geschaut, ja, wie ist das denn mit Jugendlichen, in welcher Peergroup wachsen die auf? Jetzt sind wir wieder in den 90er Jahren, da wurde es dann nur noch die Peergroup. Ne? Die Baseballschläger, ja, die hängen alle, die Jugendlichen hängen da immer so rum. Da ging es überhaupt dann nicht mehr so zentral ums Elternhaus, sondern nur nachträglich um sozusagen sozialistische, realsozialistische Erziehungsformen zu desavouieren und ansonsten war es die Peer Group das Problem. Also auch das war sozusagen so ein Stück weit ein 90er-Ding. Und gleichzeitig hat sie auch noch geschlechtsspezifisch geforscht und festgestellt, und das ist jetzt auch nicht mehr so die ganz neue Erkenntnis, und ich weiß auch nicht, ob es nur auf sie zurückgeht, also die weibliche Sozialisation, die sich sozusagen eher nach innen und eher nach innen destruktiv verhält, wohingegen das Männliche, das klassisch autoritär-aggressive nach außen, ist so Hopf in den 90er-Jahren. Im Endeffekt hat sich durch Hopf empirisch so ein Zusammenhang zwischen Erziehungsstilen und späterer politischer Einstellung durchaus bestätigt und bei Österreich empirisch nicht bestätigt. Also das ist das Problem, wenn wir empirische Forschung haben. Du findest einmal das raus und das andere mal das raus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass empirische Forschung komplett nutzlos ist, natürlich nicht. Aber Österreich fand raus, dass die Erziehung keine zentrale Rolle spielt. Hopf fand raus, dass sie eine wesentliche Rolle spielt. Wir müssen uns sozusagen auch so ein bisschen theoretisch für was entscheiden und können uns nicht auf die Zahlen allein verlassen. Noch so ein prominenter Name von der autoritären Sozialisation zur sozialen Desintegration. Wilhelm Heidmeier, Deutsche Zustände, Nullerjahre. Der dann dieses Wortungetüm der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in die Welt gesetzt hat. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde, weil inzwischen sagt man das quasi permanent. Und das bedeutet eigentlich immer eine Entpolitisierung. Dafür kann er nichts. Ihm ging es nicht darum, dass es mal so verwendet wird, sondern er hat natürlich darunter alles gefasst, was in irgendeiner Form Menschengruppierungen diskriminiert. Also bei Adorno waren es dann eben Minderheiten. Ich würde sagen, Gruppierungen, denen sozial weniger Autorität zukommt. Das können Wohnungslose genauso sein wie Jüdinnen und Juden oder geflüchtete Menschen. Klar. Das hat Heidmeier relativ prominent in diesen deutschen Zuständen erforscht, auch empirisch sehr breit erforscht. Und er hat dann dieses berühmte Desintegrationstheorem entwickelt und auch eben wieder weg von der Psychoanalyse gekommen und gesagt, naja, es geht um soziale und damit auch um ökonomische Integration oder Desintegration. Das heißt, wenn man möchte, hat er es ein Stück weit wieder marxistischer gemacht, aber ohne Marx. Das würde ich schon auch sagen. Und eben eher so klassische soziale Ungleichheitsforschung gemacht. Auch hier entkernt um die psychoanalytische Dimension und diese Irrationalität. Und vorletzter Punkt von der Gesellschaftstheorie zur Methodenkritik. Also das sollte jetzt eigentlich rausgekommen sein bereits. Diese gesellschaftstheoretische Schärfe wurde sukzessive genommen. Und es wurde stattdessen sehr genau sich mit einzelnen Methoden auseinandergesetzt. Ursprünglich vor allem mit den Methoden der Psychoanalyse, die eben als in sich widersprüchlich dargestellt wurden. Und man hat nicht erkannt, dass es aber darum geht, was Widersprüchliches einzufangen. Gegenstandsspezifisch kann man etwa das am Beispiel der Familienforschung gut nachvollziehen. Also es ist wahnsinnig schwierig mit standardisierten Verfahren empirisch diese Familie in den Blick zu bekommen. Das hat ganz interessante Blüten getrieben. So hat Bob Altemeyer etwa eine Paris Interest Scale entwickelt. Da hat er versucht, auf Basis von einer quantifizierbaren Häufigkeit, mit der die Eltern sich dem Kind widmen, sowas wie eine emotionale Nähe zu messen. Da hat dann geschaut, okay, wie viel Zeit verbringt die Mutter mit ihrem Kind in der Freizeit und wie viel bei der Hausaufgabenbetreuung, hat das dann versucht zu quantifizieren. Also das Problem handelt man sich, wenn man sozusagen quantitative Sozialforschung macht, ein. Na klar, muss man das irgendwie objektivieren und sowas kommt dann dabei raus. Dass das ein bisschen absurd erscheint, liegt auf der Hand, ja. Gleichzeitig haben wir das Phänomen der Rückschlussproblematik, also diese Nachträglichkeit. Wir können auch durch rekonstruktive Verfahren nie sicher sein, dass diese Sachen so vorgelegen sind. Ein weiterer Vorwurf war, dass diese Studien zu politisch seien. Und dass man es mit einer sogenannten Ja-Sage-Tendenz zu tun hat und dass Suggestivfragen gestellt werden. Und so diese, da hat sich ein gewisser Sozialforscher namens Joshua Kimmich gerade aufgeregt, weil er festgestellt hat, diese Studie über die Nationalmannschaft, beziehungsweise ob die jetzt den Leuten zu bunt oder zu sehr mit POCs drinnen ist, kam irgendwie raus, das habt ihr vielleicht mitbekommen, irgendwie 21% sagen, ja, ist so, oder 17, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann hat Kimmich gesagt, die Fragestellung ist schon rassistisch. Und dann waren also, ja, das schlau, stimmt. Würde ich sagen, nein, die Fragestellung ist, die muss so sein, wenn wir empirisch versuchen, sowas zu forschen. Also wenn Sie sich mit Antisemitismusforschung befassen, die Frage, Juden haben immer noch zu viel Macht auf dieser Welt, ja, das ist natürlich ein antisemitisches Topoi, aber genau das muss man ja so abfragen. Man kann auch versuchen, wie es dann Österreich gemacht hat, sozusagen neutral zu fragen. Österreich hat gefragt, ich lasse mich gern vom Neuen überraschen oder ich lasse mich ungerne von Neuem überraschen. Und dann, je nachdem, was Sie sagen, waren Sie sozusagen in einem rekonstruktiven Verfahren autoritärer oder weniger autoritär eingestellt. Also wenn Sie sich natürlich gerne vom Neuen überraschen lassen, sind Sie weniger autoritär, als wenn Sie sagen, nein, ich möchte, dass alles so bleibt, wie ist und früher war es besser. Dann ist es sozusagen ein Hang zu Autoritarismus. Das ist total neutral, die Fragestellung. Da wittern Sie keinen Verdacht. wie wenn sie sagen, Israel stellt die Gefahr für den Weltfrieden dar. Das ist eine ziemlich klare Ansage und eine ziemlich klare Frage. Und ich glaube, genau mit der Frage kommt man aber viel weiter, weil die Leute das ja auch wehenden Fahrens vermutlich bejahen. Also, ne, Suggestivfragen als Problem in der empirischen Forschung. Bis heute sind Suggestivfragen gang und gäbe. Wie soll man es anders machen? Die Leipziger Mitte-Studien arbeiten immer noch so, aber eben auch nicht nur so, sondern dann gibt es natürlich auch noch eben, dass man die Highscorer irgendwie genauer interviewt und so weiter und so fort. Im Endeffekt, lasst mich zusammenfassen mit einem Adorno-Zitat. Diese ganzen Studien zur Autoritarismusforschung sind über 2000 seit der kritischen Theorie, sind alle reliabler und valider geworden zum Preis einer theoretischen Tiefe und zum Preis von einer gesellschaftskritischen Dimension. Zitat Adorno, es scheint die Not jeder empirischen Soziologie, dass sie zu wählen hat zwischen der Zuverlässigkeit und der Tiefe ihrer Befunde. Also je zuverlässiger die Befunde, desto weniger tief gehen sie und desto weniger gesellschaftskritisch sind sie. Je gesellschaftskritischer die Befunde, desto empirisch auf wackeligeren Füßen steht die Sache. Ja, klar, also ich hatte jetzt gerade in einem Seminar nochmals Unbehagen in der Kultur gelesen. Dieses Buch könnte man heute wirklich so nicht mehr schreiben. Aber es ist ein Klassiker geworden, es ist im Weltkulturerbe drin. Und aber das, ne, das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Grundlagentheorie, womit sie heute wahrscheinlich keine Bachelorarbeit schreiben könnten. Das ist genau der Punkt. Okay, letzte Folie. Nee, noch ein Punkt. Also ich wollte es auch nochmal an Buchtiteln ausmachen. Diese Entwicklung. Furcht vor der Freiheit, Erich Fromm. Das ist ein wunderbarer Buchtitel, wie ich finde, weil er diese Irrationalität, also warum soll ich mich vor der Freiheit fürchten? Ja, also diese Figur, die ist an sich sozusagen irrational im Buchtitel eingelassen. Bob Altemeyer hat dann sein Buch Enemies of Freedom genannt, also die Feinde der Freiheit. Das ist so ein bisschen heute politischer Politikersprech geworden. Ja, das sind sozusagen immer alle, die nicht sie sind, die Feinde der Freiheit. Österreich hat das Ganze dann pädagogisch gewendet und gesagt, die Flucht in die Sicherheit. Also das sind wir doch irgendwie alle, auch wir alle müssen uns irgendwie in Krisensituationen in die Sicherheit flüchten, würden wir ja tun. Wenn es brennt, dann gehen wir dahin, wo es nicht brennt. Also Flucht in die Sicherheit. Ich muss sagen, dass durch Amlinger und Nachtwey dann wieder einen Turn ins Psychoanalytische und auch Gesellschaftskritische stattgefunden hat mit dem Buch Gekränkte Freiheit. Du hattest vorhin diese beiden beiden Typen dargestellt, die letzte Woche vorgestellt wurden, also regressive Rebellen und autoritäre Innovatoren. Ich behaupte, das geht auch auf Nachtwey und Amlinger zurück, diese Gliederung. Ne? Genau, also das finde ich wiederum einen Turn sozusagen in die ältere kritische Theorie, das schreiben die auch so. Also die sagen wirklich, sie knüpfen wieder daran an. Okay, Buchtitel, Bilder, ist ja eine PowerPoint, muss sich irgendwie lohnen. Also Right-Wing Autoritarismus von Altemeyer, dann Christel Hopf und Wulfhoff, Familie, Persönlichkeit, Politik, Detlef Österreich, eben diese berühmte Flucht in die Sicherheit, ja, und dann Andreas Stahl und Konsorten. Okay, ich komme zum Schluss und komme zu den Grenzen damit der Pädagogik. Es sind nämlich viele an der Zahl und es wurde auch schon genannt, ich glaube in dem Horkheimer-Zitat, was ich mitgebracht hatte, nennt er ja eben auch schon die pädagogischen Grenzen. Fromm spricht davon, dass diese ambivalenten Über-Ich-Bildungen weitestgehend der rationalen Kritik entzogen sind. Damit sind wir in dieser Debatte mit rechts argumentieren. Der Adorno spricht davon, dass der autoritäre Charakter und Narzissmus auch tendenziell unansprechbar sind. Also wir haben es mit diesem Phänomen zu tun, dass wir im Grunde genommen mit Manifesten oder mit einem geschlossenen rechten und oder einem geschlossenen antisemitischen Weltbild nicht mehr sprechen können. Das wissen wir hier in den Zusammenhängen, glaube ich, auch. Das sind aber nicht alle. Es ist eine zu hohe Zahl, aber es sind nicht alle. Aber das ist sozusagen der Punkt, dass wir diejenigen, die als autoritären Charakter da vor Augen hatten, eigentlich tendenziell pädagogisch erstmal unansprechbar bleiben. Und das haben die auch gar nicht erst versucht. Ja? Also in der Forschung, die in den 40er Jahren und dann später noch in Deutschland weiterging, am Institut für Sozialforschung, denen war relativ klar, in welcher Gesellschaft sie leben und dass sie im Endeffekt im Feindesland sich bewegen. Wir haben es auch mit dem Phänomen zu tun, ich habe es vorhin schon angedeutet bei Franklin Brunswick, dass im Grunde genommen im Kapitalismus autoritäre Charakterstrukturen ja geradezu gratifiziert werden. Das macht ja total Sinn. Also dann ne, die Alltagssprache, Ellenbogengesellschaft und so weiter. Es macht ja total Sinn, diese Anti-Intransition. Es macht ja total Sinn, nach unten zu buckeln und nach unten zu treten und nach oben zu, so rum. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall sinnvoller, wenn man Karriere machen will, als andersrum. Also genau diese Formen sind halt einfach so, dass in einer irrationalen Gesellschaft auch irrationale Subjekte erforderlich sind und dass es dementsprechend auch wirklich fast hilflos wirkt, wenn man sozusagen zu erfolgreichen antiautoritären Charakteren erziehen will, so funktioniert das nicht. Ja? Also in der Burschenschaft ist sozusagen immer noch das wahrscheinlich das Qualifikationsniveau offiziell höher, weil die alle Jura studieren und das Einkommensniveau ja ohnehin. So, und das ist natürlich ein Problem, mit dem wir es als Linke immer zu tun haben, dass wir da so eigentlich nicht rankommen, weil die Gesellschaft das auch überhaupt nicht so belohnt. Wir haben es auch mit dem Phänomen zu tun, dass die Gesellschaft sekundäre Autoritäten schlichtweg überhöht. Also hier Stichwort Fußball-EM und so weiter. Da kannst du quasi kaum dagegen ankommen, wie wenn sowas ist und die Leute sich Fahnen ins Gesicht malen. Was willst du tun? Ne? Also und dabei auch noch glücklich wirken. Was willst du tun? Ich wirke immer unglücklicher dabei und denen geht es immer besser. Also es ist wirklich schwierig, da dann irgendwie dagegen anzuwirken. Ich trifft schon so einen Ebermann-Stil ab. Letzter Punkt, Tendenz der Pädagogisierung. Auch das seit den 90er Jahren der Fall. Also diese berühmten rechtsextremen Jugendlichen. Ja, Jugendliche sind es natürlich. Und das ist ein Problem der Sozialpädagogik. Die sollen das lösen. Und dann kam ein gewisser Franz Josef Krafelt und so Co. um die Ecke und haben die akzeptierende Jugendarbeit entwickelt. Und ihr nickt, ja, also ne, gerade in Ostdeutschland durchaus bekannt. Winzerler Club Jena und so weiter. Also... Und in Dresden gab es sogar mal das Phänomen, dass man Neonazis einen Flug nach Israel spendiert hat, damit die weniger antisemitisch sind und so weiter. Also dieser Akzeptanzansatz, der dann Einzug gehalten hat in der Sozialpädagogik, ist natürlich ein Problem. Und das ist aber auch Folge dieser grundlegenden gesellschaftlichen Pädagogisierung von unerwünschten Phänomenen an eben diese Pädagogik. Also wenn Kolleginnen und Kollegen von mir immer so Angst haben, dass wir so irrelevant sind, sage ich immer, nö, sind wir überhaupt nicht. Und wir werden immer dann gerufen, wenn es... total zu spät ist, na klar. Und das ist sozusagen schon ein Phänomen, mit dem man irgendwie dealen muss. Deswegen wieder so ein Aber von mir. Die Pädagogik sollte sich als politische und eben auch sozialpsychologische Wissenschaft ernst nehmen. Und dann hat sie auch sozusagen anders Relevanz, als nur, wenn sie mit rechten Jugendlichen irgendwie reden soll. Das war's soweit. Leseempfehlungen. Ich hätte die Texte online, wenn ihr die wollt, ich kann die euch schicken. Ich habe mich auch darauf bezogen, auf die Texte. Also einfach die Einleitung von Adorno aus den Studien zum autoritären Charakter, das sind 15 Seiten. Da umreißt er nochmal sein Programm. Dann eben jener Aufsatz von Adorno aus den nachgelassenen Schriften, der durchaus unbekannt ist und der sehr lesenswert ist, wie ich finde. Der ist 25 Seiten lang. Und dann nochmal von Horkheimer das Vorwort zu der Authoritarian Personality. Das sind nur 5 Seiten. Da stammt das Zitat auch raus, was ich mitgebracht habe. Und dann vielleicht pädagogische Sekundärliteratur, wirklich Christel Hopf und Detlef Österreich als gewissermaßen Antipoden. Hopf als Sozialisationstheoretikerin und Bindungstheoretikerin, aber eben mit Psychoanalyse auch zumindest Einschlägen oder Teilen davon. Und Detlef Österreich als Lerntheoretiker. Beide in dem Band von Kindervater Seipel und Rippel, der Autoritarismus heißt und aus dem Jahr 2000, ist da beide sozusagen nochmal ihr Programm umrissen. Auch die Texte kann ich empfehlen, wer sich dazu tiefer informieren will, weil ich habe es jetzt definitiv ein Stück weit zu oberflächlich erstmal gemacht. Okay, vielen Dank und jetzt können wir diskutieren.